Wir müssen über den Kapitalismus sprechen. Das Problem fängt mit dem Wort schon an. Wir sagen ja gar nicht Kapitalismus. Wir sagen freie Marktwirtschaft, soziale Marktwirtschaft. Wir sagen ja auch nicht Mörder, sondern um die Ecke Bringer. Das klingt einfach hilfsbereiter. Acabamos de acoplarnos con la nave madre Contrabanda. Estaremos 2 horas en órbita, no te olvides, 91.4 en Niemandsland. No. Niemandsland. No tengo acento, se perdió. Guten Morgen, hier beginnt ein neues Niemandsland. Es ist Samstag, der 17. Februar 2018. Willkommen. Es gibt nun 2 Stunden Radio in deutscher Sprache hier bei Contrabanda FM von 10 bis 12 Uhr direkt aus dem Herzen Barcelonas von der Plaza Real. Wir sind auch live im Internet zu hören unter www.contrabanda.org. Niemandsland ist eine Sendung für Menschen hier in Barcelona und weltweit, die an deutscher Sprache, Kultur, Politik und Geschichte interessiert sind. Wir bieten aktuelle Informationen, Hintergründe, Unterhaltung und viel, viel Musik. Contrabanda ist ein freies Radio, selbstverwaltet, selbstfinanziert und kommerzfrei. Eine freie Stimme in einer wenig freien Welt. Wer uns anrufen möchte, unsere Telefonnummer lautet 93 013 9533. Am Mikrofon und an der Technik begrüßt Sie Detlef Jeskatz. Wir sind die Eingeborenen von Trizonesien. Heidi Cimbala Cimbala Cimbala Cimbala Bum. Wir haben Mägdelein mit feurig wildem Wesien. Heidi Cimbala Cimbala Cimbala Cimbala Bum. Wir sind zwar keine Menschenfresser, doch wir küssen umso besser. Wir sind die Eingeborenen von Trizonesien. Das ist der Refrain des Trizonesien-Songs von Karl Berbour aus dem Jahre 1948. Der seit 1924 im Kölner Karneval singende und dichtende Bäcker Karl Berbour, der lebte von 1900 bis 1977, hatte bereits 1936 mit seinem Lied vom Möllener Bötsche, Heidewitzka, Herr Kapitän, einen echten Schlager gelandet. 1948 stellte er seinen ironisch-witzigen Trizonesien-Song vor. Beide Lieder werden bis zur Entscheidung über die deutsche Nationalhymne 1952, besonders im Rheinland, gern als Ersatzhymnen gespielt. Zeiten sind vorbei. Ob man da lacht, ob man da weint, die Welt geht weiter, eins, zwei, drei. Ein kleines Häuflein Diplomaten macht heut die große Politik. Sie schaffen Zonen, ändern Staaten. Und was ist hier mit uns im Augenblick? Wir sind die Eingeborenen von Trizonesien. Heidi Cimbala Cimbala Cimbala Cimbala Bum. Wir haben Mägdelein mit feurig wildem Wesen. Heidi Cimbala Cimbala Cimbala Cimbala Bum. Wir sind zwar keine Menschenfresser, doch wir küssen umso besser. Wir sind die Eingeborenen von Trizonesien. Heidi Cimbala Cimbala Cimbala Cimbala Bum. Weißt, ein Trizonese hat Humor, er hat Kultur, er hat auch Geist, darin macht keiner ihm was vor. Selbst Goethe stammt aus Trizonesien, Beethovens Wiege ist bekannt. Nein, sowas gibt's nicht in Chinesien, darum sind wir auch stolz auf unser Land. Wir sind die Eingeborenen von Trizonesien. Heidi Cimbala Cimbala Cimbala Cimbala Bum. Wir haben Mägdelein mit feurig wildem Wesen. Heidi Cimbala Cimbala Cimbala Cimbala Bum. Wir sind zwar keine Menschenfresser, doch wir küssen umso besser. Wir sind die Eingeborenen von Trizonesien. Heidi Cimbala Cimbala Cimbala Cimbala Bum. Zwar keine Menschenfresser, doch wir küssen umso besser. Wir sind die Eingeborenen von Trizonesien. Heidi Cimbala Cimbala Cimbala Cimbala. Ja, schön hier auf YouTube das Bild der alten Schellackplatte. Karl Berbour von 1948. Ein Polizong aus dem rheinischen Karneval. Die Eingeborenen von Tritsunesien. Der Titel nahm auf den anstehenden Beitritt der französischen Zone zur Bi-Zone Bezug, die damit zur Tri-Zone wurde. Wir sprechen über das besetzte Deutschland. Der Song verhohnepiepelte die Alliierten, weil sie die Deutschen wegen ihrer NS-Vergangenheit als Zivilisationsexoten betrachteten. Der Vers »Mägdelein mit feurig wildem Wesien« nimmt das deutsche Wesen ebenso aufs Korn wie das Fräuleinwunder und karikiert damit auf charmante Weise das alliierte Fraternisierungsverbot. Nachdem Berbour in der ersten Strophe die alliierte Bevormundung tadelt, ein kleines Häuflein Diplomaten macht heute die große Politik. Sie schaffen Zonen, ändern Staaten, gibt er in der zweiten zu verstehen, dass in Tritsunesien und ein Tritsunese auch Humor, Geist und Kultur hat. Auch Goethe und Beethoven stammten schließlich aus Tritsunesien und nicht aus Chinesien. Es gäbe also durchaus Anlass zu Stolz auf unser Land. 70 Jahre Tritsunesien-Song. Niemandsland Musikgeschichte. Der Sound der Revolte. In Haight-Ashbury, einem heruntergekommenen Viertel San Franciscos, entsteht Mitte der 1960er Jahre die Musik der Hippie-Bewegung. Der psychedelische Rock ist experimentell, improvisiert und von bewusstseinserweiternden Drogen befeuert. Und auf dem Newport Pop Festival im August 1968 klingt er so energiegeladen und lebendig wie nie zuvor. Und plötzlich regnet es Blumen. Die Veranstalter lassen Blütenblätter aus einem Helikopter auf den Parkplatz und dem Baldachin der Bühne im kalifornischen Costa Mesa segeln. Auf die Zehntausende, die sich an diesem sonnigen Augusttag im Takt der Musik bewegen. Die Augen geschlossen, die Hände wie in Trance durch die Luft wirbelnd. Aus den Boxen dröhnt ein Solo von Jerry Garcia. Am Kopf seiner Gitarre hat der Frontmann der Grateful Dead eine rote Blume befestigt. Er kreiselt auf der Bühne, springt vor und zurück, wendet sich vom Publikum ab, sucht den Blick seines Schlagzeugers, dann dreht er sich um, reißt den Hals des Instruments empor und stampft mit dem Fuß auf die Bühne. Wie lange dauert seine Improvisation nun schon? 10 Minuten? 20? Wer weiß das schon, und es ist ja auch unwichtig. Ebenso wie die fehlende Toilette, der spärliche Schatten unter der sengenden Sonne und dass das Wasser seit Stunden knapp ist. Zählt ist die Musik. Und dass heute alle hier sind. In diesem winzigen Ort, 60 Kilometer südöstlich von Los Angeles, nicht weit von Newport Beach. Die Helden einer Generation und die Scharen ihrer Jünger. Niemals waren es mehr. Newport Pop ist das bis dahin größte Festival der Geschichte. Rund 100.000 Besucher lauschen an diesem Wochenende den Hausmusikern der Hippie-Bewegung, den Heroen der kalifornischen Gegenkultur. Bands, die auf dem Weg sind, Weltstars zu werden. Sie haben den Sound der Revolte geprägt. Doch niemals erklang er so kraftvoll wie an diesem Wochenende. Applaus. Drei Jahre zuvor ist an all das noch nicht zu denken. Ein Abend im November 1965. Drei junge Männer, unter ihnen Jerry Garcia, hocken in einem Ranchhaus im kalifornischen Zirkel und klimpern auf Instrumenten. Um sie ein paar Dutzend Jugendliche, die versonnen die Wand anstarren. Sie alle haben sich an der Brause bedient, die am Eingang ausgeschenkt wurde. Darin Kool-Aid Lemonade und eine gute Portion LSD. Dies ist der erste öffentliche Acid-Test. Eingeladen hat Ken Kesey, Schriftsteller und Drogenpionier. Das Motto des Treffens: Erweitere dein Bewusstsein, erfinde dich neu mit LSD. Die Band, die den Drogenrausch musikalisch begleitet, kennt keiner der Gäste. The Warlocks heißt sie. Wenige Tage später werden sich ihre Mitglieder umbenennen. Angeblich nach den ersten Begriffen, die ihnen beim Durchblättern eines Wörterbuchs in die Augen springen. Fortan sind sie die Grateful Dead, die dankbaren Toten. Die neue Gruppe gehört zu den Pionieren einer neuen Musik. Und sie ist nicht allein. Auch andere kalifornische Bands wie Jefferson Airplane, Quicksilver Messenger Service und Big Brother and the Holding Company experimentieren mit vielfältigen Einflüssen, mit Country, Folk, Jazz und Blues. Vor allem um eines geht es ihnen. Sie wollen Grenzen einreißen, mit ihrer Musik neue Wege gehen, neue Möglichkeiten erproben. Sie wollen weg von den üblichen Popsongs mit Strophe, Refrain und einem kurzen Instrumentalsolo mit einer Länge von 3 Minuten und einem schlichten Text über die Liebe zu einem Mädchen. Vieles davon haben die Beatles, Bob Dylan und andere in den vergangenen Jahren vorgemacht. Sie haben gezeigt, dass erfolgreiche Popsongs durchaus ungewöhnliche Akkorde enthalten, ihre Texte aus surrealistischer Poesie bestehen können. Streicherquartette, eine indische Sitar oder rückwärts gespielte Tonbänder – auf einmal ist alles möglich. Auch die San Francisco Bands experimentieren. Sie sprengen die herkömmliche Songform, ihre Stücke werden immer länger, bestehen, wie im Jazz, zunehmend aus Instrumentalimprovisationen zwischen den Gesangsparts. Meist übernimmt in dem musikalischen Wechselspiel die elektronisch verstärkte Sologitarre die Hauptrolle. In den Händen von Männern wie Jerry Garcia und Jimi Hendrix wird sie zum zentralen Instrument, ja zum Fetisch jener rebellischen Musik, die nun immer häufiger Rock-Music genannt wird und sich vom als oberflächlich empfundenen Pop, aber auch vom musikalisch eher schlichten Rock'n'Roll früherer Jahre abgrenzt. Well, I'm standing here freezing inside your golden garden. I've got my ladder leaned up against your wall. Clubs und Spelunken, Parks und Hallen werden zu Weihestätten des neuen Sounds. Die wichtigsten von ihnen liegen in diesen Jahren in San Francisco. Seit einiger Zeit bevölkern Studenten und Bohemians die verfallenen viktorianischen Prachtbauten in den Straßenzügen zwischen dem Golden Gate Park und dem Armenviertel Fillmore. Viele Gebäude stehen leer. Mit ein bisschen Glück kann man für $175 pro Monat eine Villa mit 15 Zimmern mieten. Aussteiger und Ausreißer, sie alle zieht es hierhin, nach Haight-Ashbury, den Sehnsuchtsort der Unangepassten. Auch die 5 Jungs von Grateful Dead wohnen in Haight-Ashbury. Ihr Haus ist ein Treffpunkt des Viertels. Tag und Nacht stehen die Türen offen. Die kalifornischen Drogenpartys werden immer beliebter. Die anfangs kleinen Feiern entwickeln sich zu großen Happenings. Im Januar 1966 drängen sich mehrere tausend junge Leute in der Longshore Man's Hall im Norden von San Francisco. Der programmatische Titel der Veranstaltung: Trips Festival. Zum ersten Mal versetzen die Bands aus San Francisco ein Massenpublikum in Ekstase. Zum ersten Mal versinken sie alle gemeinsam in einem kollektiven Rausch. Viele Bandmitglieder arbeiten tagsüber als Gitarrenlehrer oder Plattenverkäufer. Musik ist für sie ein Hobby, kein Beruf. dass sich das bald ändern wird, dass aus den Amateuren Stars werden, hat mit einer der schillerndsten Figuren des Viertels zu tun. Bill Graham Presents steht nun immer öfter auf den Konzertplakaten, die in Haight-Ashbury hängen. Und Graham präsentiert sie alle. Der Sohn russisch-deutscher Juden, der mit 10 Jahren vor dem Holocaust geflüchtet ist, erkennt als erster das kommerzielle Potenzial der neuen Bands. Er mietet Konzerthallen an, verschafft den Künstlern erste bezahlte Auftritte, sorgt für ihre Gagen und verdient selbst am Eintritt. San Franciscos beste Bands spielen nun nicht mehr umsonst in Parks, sondern in Grahams Fillmore Auditorium. In der Gegenkultur Haight-Ashburys wirkt der drogenablehnende Graham wie ein Alien und sein Ruf ist umstritten. Als Kombination zwischen Mutter Teresa und Al Capone beschreiben ihn manche im Viertel. Denn natürlich wird nun alles professioneller, natürlich verdienen die Künstler endlich Geld. Aber zugleich verlieren die Bands den Charme des Unprofessionellen, des naiven Idealismus. Mit Graham erobert der Kapitalismus die Musikwelt San Franciscos. Die Bands werden über die Landesgrenzen hinweg bekannt. Plattenfirmen führen die ersten Gespräche. Aus vielen Radios ertönt im Sommer 1967 die Ballade San Francisco, in der Sänger Scott McKenzie von sanften Menschen mit Blumen in den Haaren schwärmt und allen, die nach San Francisco kommen, ein Love-In verspricht. Halb Amerika, so scheint es, macht sich auf, das seltsame Treiben in Kalifornien aus der Nähe zu bestaunen. Biedermänner aus dem Süden und jugendbewegte Ostküstler zwängen sich in die Hippie-Hop-Busse und zuckeln durch Haight-Ashburys Straßen, vorbei am Psychedelic Shop, den Umsonstläden und dem Gratiskrankenhaus. Und mitten in diesem Sommer der Veränderungen treffen sich die Stars der Szene zum ersten großen Pop-Festival in Monterey, 2 Autostunden südlich von San Francisco. Natürlich ist Bill Graham an der Organisation beteiligt. Die Veranstaltung wird stilprägend. Die Band San Franciscos, aber auch der schwarze Soul-Sänger Otis Redding und der indische Sitar-Spieler Ravi Shankar treten auf einer großen Freilichtbühne auf. Und der Gitarrist Jimi Hendrix gibt ein umjubeltes Konzert, in dem er seinem Instrument durch Rückkopplungen, Vibrato und eine virtuose Spieltechnik nie gehörte Klänge entlockt. Noch spektakulärer als die Musik ist jedoch die Show des Amerikaners. Er spielt die Saiten seiner Gitarre mit den Zähnen und der Zunge, ehe er das Instrument auf der Bühne anzündet und schließlich in Stücke schlägt. Für die Musikbranche ist Monterey eine Initialzündung. Direkt danach nimmt das Plattenlabel Columbia Records 20 Bands unter Vertrag, steigert damit seinen Anteil von Rockmusik im Programm von 15% auf 50% und verdoppelt seinen Umsatz. Die Goldader, die Billy Graham entdeckt hat, macht jetzt eine ganze Branche reich. Und der Sound, der sich in der Subkultur von Haight-Ashbury entwickeln konnte, tritt von Monterey aus seinen Siegeszug an. Vielerorts gibt es nun Open-Air-Konzerte, zäunen mutige Festivalorganisatoren Wiesen ein und nageln Bühnen zusammen, vor denen sich Zehntausende versammeln. Für einen Ausstieg auf Zeit, für einige Stunden Rausch und Ekstase, Exzess und Solidarität. Some of them came and played. Others give flowers away. Yes, they did. Down in Monterey. Down in Monterey. Dass die Festivals dabei sind, die ganze Musikszene zu verändern, merken auch zwei Geschäftsleute aus Los Angeles. Sie wollen sich das neue Geschäft nicht entgehen lassen. Aber nicht irgendein Festival soll es werden. Sie planen das größte und beste Konzert mit vielen Stars und einer einmaligen Lightshow. Ihr Newport Pop Festival soll alles Dagewesene überstrahlen. Their music being born of love. Children dance night and day. Religion must be informed. Down in Monterey. 18 Bands sind für den 3. und 4. August 1968 angekündigt. 100.000 Karten werden binnen kurzem verkauft. Mehr als je zuvor für zwei Konzerttage. Der Andrang ist so groß, dass das Festival von einem Messegelände kurzfristig auf jenen Riesenparkplatz in Costa Mesa umziehen muss, auf dem die Grateful Dead das Publikum begeistern. Inzwischen wohl 140.000 Fans, weil viele die Begrenzungszäune einfach umreißen. Neben Jerry Garcias Band tritt der exaltierte Troubadour Tiny Tim auf, der mit wirrem Blick auf die Bühne starkst und im Falsett einen 20er-Jahre-Revue-Song singt. Country Joe McDonald bellt die Anti-Vietnam-Hymne I feel like I'm fixing to die wreck in das Mikrofon und lässt das Publikum das Wort F-U-C-K, fuck, buchstabieren. Give me an F! Give me a U! Give me a C! Give me a K! What's that spell? What's that spell? What's that spell? Die Blues-Rock-Band Steppenwolf spielt ihren Song Born to be Wild, der gerade die US-Charts erobert und bald zu einer weiteren Hymne der Hippie-Generation wird. Und Iron Butterfly besingen mit Inna Gada Da Vida einen geheimnisvollen Garten Eden. Als die Abendsonne das Gelände in blassrosafarbenes Licht taucht, beginnen sich Jerry Garcia und Grace Slick, die Sängerin von Jefferson Airplane, plötzlich mit Kuchen zu bewerfen. Nun tobt die Menge. Die Ordner springen zurück, als Zuschauer massenhaft die Bühne stürmen. Sie nehmen sich Cremetorten, die hinter der Bühne lagern, und drücken sie ihren Idolen ins Gesicht. Die Presse ist entsetzt. Von einem spätromantischen Drama schreibt ein Reporter der Los Angeles Times. Ein solches Festival sei Chaos statt Kultur, ein grobschlächtiges und dekadentes Ereignis. Mehr noch, ein Tiefpunkt des jugendlichen Sittenverfalls. Auch der Bürgermeister von Costa Mesa kündigt an, nie wieder zuzulassen, dass derartig ausgelassene Horden durch den beschaulichen Küstenort ziehen. So aufsehenserregend das Newport Pop Festival auch war. In das Gedächtnis der US-Jugendkultur brennt sich schon bald ein anderes Wochenende ein. Im Prinzip ist es eine Kopie von Newport, nur größer und noch chaotischer. Fast genau ein Jahr nach dem Festival in Costa Mesa versammeln sich im August 1969 400.000 Menschen auf einer Farm im US-Bundesstaat New York für Three Days of Peace and Happiness, der Name des Festivals Woodstock. Sie hörten Niemandsland Musikgeschichte, der Sound der Revolte. Text Robert Pausch. Veröffentlicht in der Zeitschrift Geo Epoche, das Magazin für Geschichte, Nummer 88, 2017. Literaturhinweise: James Henke, Herausgeber. I Want to Take You Higher. Opulent bebilderte Chronik der psychedelischen Ära der Popgeschichte. Erschienen bei Chronicle Books. Und Paul D. Grushkin, The Art of Rock. Alle bedeutenden Konzertplakate der 1960er Jahre in exzellenter Druckqualität, erschienen bei Abbeville Press. Eine Niemandsland-Produktion 2018. The more the dream grew stronger till tomorrow he would sing his first war song and fight his first battle. But something went wrong. Surprise attack killed him in his sleep that night. And so castles made of sand melts into the sea. Eventually. Was a young girl whose heart was was a frown, cause she was crippled for life, and she couldn't speak a sound, and she wished and prayed she could stop living, so she decided to die. She drew a wheelchair to the edge of the shore, and to her legs she smiled, "You won't hear me no more." But then a sight she never seen made her jump and say, "Look, a golden winged ship is passing my way." And it really didn't have to stop, it just kept on going. And so castles made of sand slips into the sea eventually. Kind of hurry, do we saw the film there? Stop it for a second. Ja, das war unsere Niemandsland-Hommage an einen der größten Rockgitarristen der Musikgeschichte, Jimi Hendrix. Baby, Rocky, baby, he was a star. When I got him, he was a star. Sly told you that everybody is a star. The only problem is some people haven't been put in the dipper and pulled back on the world. He tell him he wanted to sit in, right? And these old fuddy-duddy, rough-dried, ain't-never-beens, you know, they ain't gonna give him a break. So, like, they just act like they don't even know that he's there. Do you consider yourself a disciplined guy? Do you get up every day and work? Oh, I try to get up every day. Played a lot of Dylan. Oh, Jimmy idolized. He thought Dylan was the greatest. Niemandsland és un programa en alemany de Contrabanda FM 91.4 que s'emet des de 1998 a Barcelona. Una veu lliure en un món poc lliure. Niemandsland. Sie hören Niemandsland, Sie hören 91.4 FM, Contrabanda, ein freies Radio hier in der Stadt Barcelona. Ein kühler, aber nicht kalter Wintermorgen im Zentrum einer zerrissenen, verrückten, durchgeknallten Stadt Barcelona. Das Wetter draußen, leicht diesig angewölkter Himmel, aber hier und da kommen Sonnenstrahlen durch die Wolkendecke. Studio Werner eingetroffen. Hallo, guten Morgen. Hallo, guten Morgen. Wie sieht's aus draußen und wie sieht's aus in der bösen Welt? Ja, wir reden ja immer so gerne über das Wetter hier gleich am Anfang. Das ist wie im Fahrstuhl, da wo du wohnst. Da die Nachbarn wissen nicht, was sie zueinander sagen sollen. Heute ist es aber kalt und so geht's halt los. Ne? Und du hast ja letzte Woche schon gesagt, Karl Valentin, ne? Alle reden vom Wetter, aber keiner unternimmt was dagegen. Vielleicht gibt's so einen ähnlichen Spruch auch schon von früher, von vor Valentin, aber wer das dann geklaut hat, diesen Spruch, war die Deutsche Bundesbahn im Jahr 1966. Die haben dann gesagt, alle reden vom Wetter, wir nicht. Und dann sah man auf dem Werbeplakat so einen D-Zug, der durch die Schneelandschaft fährt und so. Und nochmal 2 Jahre später, wer hat den Spruch da geklaut? Linke. Der SDS. Genau. An der Uni in Stuttgart. Alle reden vom Wetter. Stand relativ klein oben drüber und darunter waren dann die Köpfe zu sehen von Marx und von Engels und Lenin. Und drunter fett gedruckt, wir nicht. Wir reden vom Wetter, aber wir reden auch von anderen Dingen. Darum geht's ja. Nicht nur vom Wetter reden. Heute haben wir eine Menge Stoff mitgebracht. Es gibt einen Bericht über die Berliner Filmfestspiele. Die Berlinale. Die Berlinale 2018 ist eröffnet. Gestern, am Donnerstag, nicht gestern, am Donnerstag wurde sie eröffnet. Und ulkigerweise mit einem, ja, Animationsfilm über Hunde. Das hat mir schon mal sehr gut gefallen. Ich habe diese Köter mir auf einem Trailer angeguckt und kann nur sagen, Hut ab vor diesem Geköter, vor dieser Köterei. Auch die Story ist sehr vielversprechend. Dazu gibt's gleich mehr. Dann haben wir wie immer unseren Infoblog, unseren Katastrophenblog. Dann habe ich wieder einen kleinen Barcelona-Nachrichtenblog vorbereitet über eine immer mehr aus den Fugen geratende Stadt hier und über das Elend der Wohnsituation vieler Menschen hier in der Stadt. Und auch viel, viel Musik und Werners intelligente, scharfe, messerscharfe Analysen zum Zeitgeschehen. Kleines Lob muss ja auch mal sein, Werner, ne? Ja, ja. Nee, also so messerscharfe Analysen kann man von mir wahrscheinlich nicht erwarten, aber einfach mal so locker über irgendwelche Themen zu reden, ne? Jimi Hendrix hast du vorher gespielt und in dieser Zeit und Flower Power und natürlich, was auch auf diese Zeit zurückzuführen ist, damals hat's angefangen, ne? Lieber bekifft als High Society. Ja, da wären wir in den USA und in den Anfängen der 68er-Bewegung, was da halt so passiert ist. 50 Jahre sind das jetzt her, 50 Jahre 68, da haben wir auch einiges auf dem Programm. Wir werden sozusagen das ganze Jahr über Ereignisse, Zusammenhänge und Strömungen und Ideen aus dieser Zeit hier im Niemandsland darstellen, vorstellen und auch besprechen und diskutieren und auch problematisieren. Der erste, sagen wir mal, Teil war heute der Sound der Revolte, die Musik, die damals aus Kalifornien kam und dann natürlich unheimlich viele Jugendliche in den westlichen europäischen Industrieländern beeinflusst hat, sich genauso zu kleiden, sich die Haare wachsen zu lassen, sich die schönen Blumen ins Haar zu flechten. Auch die Ideologie dieser Hippie-Bewegung zu übernehmen, dieses Love and Peace. Gut, ein Song oder möchtest du mit einem Thema beginnen, Werner? Hast du da direkt was? Ja, ich kann ja schon mal anfangen, ein bisschen zu schwätzen und du suchst so lange einen passenden Song dazu. Ja, gut, eine Sache ist 68, 1968, jeder verbindet irgendwas, eigene Vorstellungen damit oder eben auch nicht. Es werden immer mehr, die damit überhaupt nichts anfangen können. Ich habe zum Beispiel einen Neffen, der ist 1968 geboren, also von dem kann ich da nicht viel erwarten zu dieser Zeit. Also wie du gesagt hast, Kalifornien, Flower Power, Hippie-Bewegung und so, Love and Peace und es ist sicher kein Zufall, dass das dort angefangen hat. Es waren eben die Zeiten, wo die USA meinten, sie müssen in Vietnam Freiheit und Demokratie verteidigen. Dann gab es natürlich Proteste dagegen. Chicago hauptsächlich, ne? Ich glaube, da hat das angefangen. Und dann aber gleichzeitig im selben Jahr überall, Westeuropa, Paris zum Beispiel, ne? das fing an, zwei Monate vorher in Paris fing das an, ich glaube es war in Nanterre an der Uni, im März. Und warum sind da die Leute auf die Straße gegangen und haben rebelliert? Weil da war im Studentenwohnheim, glaube ich, war eine Hausregel, dass kein Damen- oder Herrenbesuch mit reingenommen werden kann. Und von da hat sich das dann angefangen auszudehnen in Paris und erstmal die Studenten, ja, der Pariser Mai und dann eben auch, das war eben nicht typisch für andere 68er Bewegungen, mit Ausnahme vielleicht von Italien, wo sich tatsächlich dann die Arbeiter auch daran beteiligt haben. Ein Generalstreik wurde ausgerufen, de Gaulle war fast dabei, nach Deutschland ins Exil zu fliehen, ja, und Berlin natürlich auch, und ja, überall kann man sagen, Italien, ne, die Studenten auch, auch dort eben diese Solidarisierung mit der Arbeiterklasse, hauptsächlich Fiat in Turin, in Mexiko, ja, das vergisst man auch sehr oft hier in Europa. Dann am 2. Oktober gab es dieses Massaker auf dem Platz der drei Kulturen in Tlatelolco. Das war kurz vor den Olympischen Spielen und da wollten die dann eben die Regierung mit Gustavo Díaz unter allen Umständen jeglichen Protest niederschlagen, weil eben die Olympischen Spiele durchgezogen werden sollten oder mussten. Ne? Und haben dann also, der Platz war rammelvoll von Leuten. Das Militär war auch schon da, die standen praktisch den Soldaten gegenüber. Aber was dann angefangen hat, waren Scharfschützen von den umliegenden Gebäuden, die sowohl auf die Demonstranten wie auch auf die Militärs geschossen haben. Und dann ging unten natürlich das Gemetzel los, ja, und ich weiß nicht mehr, Hunderte von Toten und Verschwundenen auch, ne? Aber ich meine, das haben wir in Mexiko ja heute immer noch, ne? Verschwundene vor 4 Jahren, Ayotzinapa in Igualada, ne? Nur heißt der Präsident eben diesmal Peña Nieto. Aber im Grunde spielt aber keine Rolle. Ja. Es ist ein Narkoregime mit Todesschwadronen und einer Politik des Verschwindenlassens. Ja, aber auch westlich, pardon, östlich. Östlich, Prag. Östlich von in Deutschland aus gab es auch dann Rebellion, im, wie man damals gesagt hat, im Ostblock hinter dem Eisernen Vorhang. Ne? Tschechoslowakei 1961, obwohl da ging der Anstoß wohl eher von oben los. So Reformbestrebungen innerhalb der kommunistischen Partei mit Dubček und die wollten dann einfach mehr, ja, Demokratie, mehr Reform, mehr Mitspracherecht und sowas. Den meisten ging es damals nicht etwa darum, den Sozialismus abzuschaffen. Aber man weiß ja, wie es dann weiterging. Die Sowjetunion und die DDR und noch 3-4 andere intervenieren, fahren da mit Panzern rein und schlagen das nieder. Ne? Und dann gingen die Leute wirklich massenhaft auf die Straße. Dann, was war noch in China sogar, Mao Zedong versucht seine Kulturrevolution, ja, überall brodelt's und überall war was los. Ja, und jetzt zu uns, wir können das so machen, wie das viele Journalisten im Fernsehen machen, die sagen dann oder fragen die Leute, wo waren Sie 1968, im Mai 1968? Also du zum Beispiel? Ja, ich war doch noch so eine Art Kind, ich hatte die Gnade der späten Geburt, das heißt, ich bin da als neugieriges Kind, sehr neugierig drauf angesprungen, hatte dann ältere Mitschüler oder auch aus der Fußballmannschaft, die hatten plötzlich lange Haare, zum Schülertreff in Bonn am Info, da traf sich dann alles und dann begannen auch wir jungen, blutjungen Gymnasiasten uns die Haare wachsen zu lassen. Wir begannen von psychedelischer Musik zu sprechen, dann wurde Timothy Leary gelesen und die Gegenkultur wurde gepredigt und ja, und der SDS. Ich habe hier eine Stimme, die hören wir uns mal kurz an, eine Minute, ein führender Vertreter dieser Zeit und dieser Bewegung damals. Rudi Dutschke hat damals messerscharf formuliert, worum es geht. Revolution ist nicht ein kurzer Akt, wo mal irgendwas geschieht und dann ist alles anders. Revolution ist ein langer, komplizierter Prozess, wo der Mensch anders werden muss. Es gilt erstmal, ein Bewusstsein des Missstandes zu schaffen. Jetzt nicht gleich zu fragen, gib doch die Antwort. Ein Dutschke will keine Antwort geben. Das wäre genau die manipulative Antwort, die ich nicht zu geben bereit bin. Denn was soll es bedeuten, als Einzelner Antworten zu geben, wenn die gesamtgesellschaftliche Bewusstlosigkeit bestehen bleibt? Die muss durchbrochen werden. Dann können Antworten gegeben werden. Ja, it's all over now, Baby Blue. Man sieht jetzt Bilder von Wasserwerfern, die Leute umnieten, von prügelnden Polizisten. Und die Revolte ist nicht mehr aufzuhalten. Scharbesuch und alles, was dann kam, war ja ein Jahr vorher. Das war 1967. Und das waren die Worte von Herrn Rudi Dutschke. Der war damals der Vorsitzende des SDS. Und Dutschke war so eine Art Stimme dieser Studentenbewegung. Also ich war 68 noch in Stuttgart. Ich bin erst ein Jahr später dann nach Berlin gegangen. Aber schon in Stuttgart habe ich den Dutschke dann auch mal gehört und gesehen im Audimax von der TH Stuttgart. Und wirklich einer, sagen wir, der brillantesten Köpfe vom Nachkriegs-Deutschland, würde ich sagen. Ja. Gut, Rudi, der Kampf geht weiter. Von wem, die wir immer noch leben, du lebst ja nicht mehr inzwischen. Und 68, ich war damals 24. Und wenn jemand zu Recht davon reden kann, dass er die Gnade der späten Geburt hatte, dann bist du das und dann bin ich es, aber nicht. Das klingt natürlich ein bisschen hässlich, ich habe das ironisch gemeint, Viele Nazis haben ja diesen Begriff geprägt und haben gesagt, ich bin zu spät geboren, um Nazi gewesen zu sein. Ich meinte das also ironisch und nicht. Der Spruch wird ja Helmut Kohl zugeschrieben, der ist 1930 geboren und dann hat dieser Blödmann dann doch mal auf einer Reise in Israel gesagt, ich hatte die Gnade der späten Geburt, also ich bin praktisch nicht verantwortlich für das, was die Schweinereien, die von Nazis begangen wurden, da hatte ich nichts mit zu tun. Und dann kam ein oder zwei Tage später, bevor er dann den Satz, ein oder zwei Tage früher vor diesem Besuch in Israel, das wusste er aber nicht in dem Moment, kam ein Artikel, der dann eben entdeckt hat, dass Kohl quasi eine paramilitärische Ausbildung bei der Hitlerjugend hatte. Ne? Und da wurde sein Körper ertüchtigt, ne, für den späteren Einsatz. Gleichzeitig wurde ihm dann sicher auch der Kopf verseucht mit Nazi-Propaganda. Und also schon deshalb haben wir vielleicht die Gnade der späten Geburt, aber nicht der. Und deshalb stand er ja eben 1968 auf der anderen Seite der Barrikaden. Ja, jetzt noch abschließend zu dem Thema 68. Was war in der Bundesrepublik damals die Sache, der Grund, warum das in der Bundesrepublik auch losging? Und also es hat schon irgendwie angefangen, Anfang der 60er Jahre, ja, dieses Aufbegehren und dieses sich auflehnen. 1961 wurde der Sozialistische Studentenbund Deutschlands, der SDS, Rudi Dutschke hast du vorher gesagt, der wurde 1961 schon ausgeschlossen aus der SPD. Und damals war auch Gerhard Schröder noch, man höre und staune, beim SDS, ja, der ist übrigens genau gleich alt wie ich. Aber reicher, also viel reicher. Da schau her, wir hatten beide die Gnade der späten Geburt, aber ich wollte nicht Bundeskanzler werden, aber er schon. Er ist mit im Aufsichtsrat von Gazprom. Ja. Und du nicht. Ja, ja, der hat's viel weiter gebracht als ich, ne? Ja, und dann, wie gesagt, dann 67 wurde ohne Sorg erschossen beim Schah-Besuch in Berlin. Dann ein Jahr später das Attentat auf Rudi Dutschke. Und so hat sich die Sache eben radikalisiert auf allen Ebenen, in allen Bereichen. Die APO, ne, die außerparlamentarische Opposition als Reaktion auf die GroKo von 1966. Die Springer-Kampagne, also Springer-Blockade. In Berlin hat es nicht ganz funktioniert, obwohl es da sehr radikal zuging mit Mollys und Steinen und so weiter. Und wo es aber funktioniert hat, das war in Esslingen, also so für den Raum Stuttgart. Da wurde die Bild-Zeitung damals in Esslingen gedruckt. Ja. Und was haben sie gemacht, die listigen Schwaben? Die haben sich herangeschlichen an die Wasserwerfen und haben denen die Luft aus den Reifen gelassen. Und deshalb konnte dort in Esslingen tatsächlich dann einen ganzen Tag lang die Auslieferung der Bildzeitung dann verhindert werden. Und ich habe 20 Kilometer weiter gewohnt. Und wir haben dann immer dann in der nächstfolgenden Nacht dann sind wir um 6 Uhr früh morgens zum Bahnhof gegangen. Da wurden immer die Packen von den Bildzeitungen angeliefert aus Esslingen. Und dann haben wir sie auf den Bahnhofsvorplatz gezogen und mit dieser Öl-Benzin-Mischung übergossen und angezündet. Und dann musste das Proletariat dann ohne Bildzeitung zur Arbeit fahren. Ja, das sind so Erinnerungen von damals. Die Treppe zum Keller, die du hinunterfielst. Die Blumen vom Spar, die du in den Händen hielst. Schade, dass ich das nicht war. Das Auto, das ansprang, als du dagegen trafst. Der Tankwart, bei dem du beim Tanken zu zahlen vergaßt. Schade, dass ich das nicht war. Im Winter der Schneemann, im Frühling die Vogelschar. Schade, dass ich das nicht war. Der Kopf, den du kratzest, die Laus und das Jakuti. Die Farbe im Haar und die Sonne, die darauf schien. Schade, dass ich das nicht war. Der Depp, den du anschließt, der Hund, der aus deiner Hand fraß. Der Priester sogar, dem du die Leviten lasst. Schade, dass ich das nicht war. Im Sommer ein Schwimmbad, im Herbst eine Cocktailbar. Schade, dass ich das nicht war. Schade, dass ich das nicht war. Niemandsland. Eine freie Stimme in einer wenig freien Welt. Kontrabanda FM 91.4 in Barcelona. Seit 1998 im Äther. Niemandsland. Schöner Tag. Wenn er zu Ende geht, ist nichts mehr, wie es war. Això és Niemandsland. Un programa en alemany. Ràdio Contrabanda, al 91.4 Freqüència modulada. Es ist Samstag, der 17. Februar 2018. Hier beginnen die Katastrophen und kommentierten Nachrichten vom Tage und aus der Woche. Bonn. Wohnungssuchende haben 2017 vielerorts wieder deutlich tiefer in die Tasche greifen müssen als ein Jahr zuvor. In Inseraten wurde der Quadratmeter im bundesweiten Durchschnitt für 7,99 Euro kalt angeboten und damit 4,5% teurer als 2016, wie das Bundesinstitut für Bau, Stadt und Raumforschung am Donnerstag in Bonn mitteilte. Vermieter in München verlangten bei Neuverträgen durchschnittlich 16,65 Euro, in Frankfurt am Main 13,09 Euro und in Stuttgart 12,62 Euro je Quadratmeter. In den Landkreisen Wunsiedel, Vogtlandkreis, Holzminden und Lüchow-Dannenberg liegen die Angebote dagegen bei weniger als 4,50 Euro. Im bundesweiten Schnitt stiegen die Angebotsmieten damit wieder deutlich stärker als die Verbraucherpreise insgesamt, die um 1,8% zulegten. Berlin. Unter verschärften Sicherheitsvorkehrungen hat in Berlin ein Prozess gegen 4 mutmaßliche Unterstützer der Terrormiliz Islamischer Staat IS begonnen. Die Angeklagten sollen sich in dem inzwischen verbotenen Berliner Moscheeverein Fusilet 33 kennengelernt und radikalisiert haben. Dort hätten sie auch Kontakt mit Anis Amri gehabt, wie der Rundfunk Berlin-Brandenburg am Donnerstag berichtete. Vorbereitungen für ihre Ausreise nach Syrien sollen sie Ende 2016 getroffen haben. Laut Anklage wollten sie dort den IS als Kämpfer unterstützen. Nach Verlesung der Anklage am Donnerstag im Berliner Kammergericht verweigerten die Männer die Aussage. London. Die katholische Hilfsorganisation CAFOT hat einen Mitarbeiter wegen unangemessenen Verhaltens entlassen. Die Vorfälle ereigneten sich der Meldung der Nachrichtenagentur dpa vom Donnerstag zufolge noch in der Zeit, als der Mann bei der Organisation Oxfam in Haiti beschäftigt war. Man sei erst durch britische Journalisten auf die Vorwürfe gegen den Mitarbeiter aufmerksam geworden, das sagte CAFOT-Direktor Chris Bain. Worum es genau ging, wurde nicht mitgeteilt. Die britische Zeitung The Times hatte in den vergangenen Tagen über Sexorgien von Oxfam-Mitarbeitern mit Prostituierten in Haiti und im Tschad berichtet. Nach Bekanntwerden der Vorwürfe trat die britische Vizechefin der Organisation, Penny Lawrence, zurück. Auch interessant, Männer begehen Sexorgien und Frauen müssen zurücktreten. Müssen dafür ihren Kopf hinhalten. Verkehrte Welt. Osnabrück. Die Verwaltung der insolventen Paracelsus-Kliniken will an 5 Standorten in Deutschland Stellen streichen. Betroffen seien die Kliniken in Osnabrück, Karlsruhe, Hennstedt, Ulzburg, Zwickau und Reichenbach. Das sagte der Generalbevollmächtigte Reinhard Wichels am Dienstag in Osnabrück. Auch in der Osnabrücker Konzernzentrale sollen 20 Vollzeitstellen wegfallen. Das Unternehmen hat deutschlandweit rund 40 medizinische Einrichtungen. In ihm arbeiten 5.200 Menschen. Kurz vor Weihnachten beantragte der Konzern Insolvenz in Eigenverwaltung. An den einzelnen Standorten laufen derzeit Verhandlungen mit den Betriebsräten. Düsseldorf. Rocker sollen für einen Angriff auf eine Düsseldorfer Pizzeria mit Dutzenden Verletzten verantwortlich sein. Das Geschehene am Donnerstag war zunächst als Ausschreitung von Karnevalisten eingestuft worden. Es seien aber vermutlich Rocker gewesen, die einen Mülleimer durch eine Glasscheibe der Pizzeria in der Altstadt warfen und dann Tränengas hineinsprühten. Das sagte ein Polizeisprecher am vergangenen Samstag. In der Pizzeria seien 34 Menschen verletzt worden, in der Folge 10 Beamte. Die Bild-Zeitung zitierte den verletzten Inhaber. Ein hochrangiger Hells Angels-Rocker habe zuvor Anteile an dem Geschäft verlangt. Berlin, Thema Antisemitismus in Deutschland. 4 antisemitistische Straftaten täglich. 2017 hat die Polizei 1453 gegen Juden oder jüdische Einrichtungen gerichtete Straftaten gezählt. Im Schnitt 4 am Tag. Das seien ähnlich viele wie 2016 und mehr als 2015. Das schreibt der Tagesspiegel am vergangenen Montag unter Berufung auf eine Antwort der Bundesregierung auf Fragen von Bundestagsvizepräsidentin Petra Pau von Die Linke. In 1377 Fällen seien die Täter rechtsmotiviert. 33 Delikte werden ausländischen Tätern ohne Islamisten zugeordnet. Weitere 25 religiös motivierte Antisemiten. Nur ein Vergehen von Volksverhetzung war laut Polizei links motiviert. Unter den Delikten seien insgesamt 32 Gewalttaten, 160 Sachbeschädigungen und 898 Volksverhetzungen. Die Tagesschau in 100 Sekunden vom heutigen 17.02.2018, übernommen von der ARD. Die Tagesschau in 100 Sekunden. US-Sonderermittler Mueller klagt Russen an. Er wirft 13 Personen und 3 Organisationen versuchte Einmischung in den jüngsten Präsidentschaftswahlkampf vor, zugunsten von Donald Trump. Ziel sei es gewesen, Misstrauen im politischen System der USA zu säen. Yücel zurück in Berlin. In einer Videobotschaft dankte der deutsch-türkische Journalist seinen Unterstützern. Seine Freilassung und die Verhaftung hätten nichts mit Recht und Gesetz zu tun. Yücel saß ein Jahr ohne Anklage in türkischer Haft und war gestern freigekommen. 2. Tag der Münchner Sicherheitskonferenz. Außenminister Gabriel will sich voraussichtlich zum deutsch-türkischen Verhältnis äußern. Anschließend spricht die britische Premierministerin May über ihre Pläne nach dem Brexit. Erdbeben der Stärke 7,2 im Süden Mexikos. In Mexiko-Stadt waren die Erschütterungen mehr als eine Minute lang spürbar. In fast 1 Million Haushalten fiel der Strom aus. Berichte über mögliche Todesopfer oder Verletzte gibt es bisher nicht. Fußball-Bundesliga. Im Abstiegskampf hat Mainz seinen ersten Auswärtssieg seit fast einem Jahr erzielt. Die Mannschaft besiegte Gastgeber Berlin mit 2:0, bleibt aber auf dem Relegationsplatz. Das Wetter, heute im Süden dichte Wolken, gebietsweise kräftige Schneefälle und Regen, sonst meist trocken, aber viele Wolken und nur etwas Sonne. Gegen Abend im Westen freundlicher, 0 bis 7 Grad. Tengo un programa que se llama Niemandsland, es en alemán, y ahí les explico cómo funciona Barcelona contigo. Oh, vaya. Hago un saludito a los oyentes. Sí, hombre, puede hacer un saludo. Gracias, Sara. Un regalo. Die Barcelona-Nachrichten im heutigen Niemandsland. Keine Investitionen. Der Verband der katalanischen Unternehmer forderte am Montag die sofortige Bildung einer legalen Regierung in Katalonien. Der Präsident des Verbandes, Joaquín Gay, warnte vor dem ökonomischen Niedergang der Region, wenn Investitionen ausbleiben und das Klima der politischen Unsicherheit weiter anhalte. Angesichts des Mobile World Congresses, der größten Mobiltelefonmesse der Welt, die am kommenden 26. Februar stattfindet und bis zum 1. März geht, sei es unverzichtbar, ein Zeichen der Stabilität und Rechtssicherheit in dieser Stadt zu setzen. Die katalanischen Unternehmerverbände haben sich klar gegen den katalanistischen Separatismus positioniert. Thema Rathaus Barcelona. Bürgermeisterin Ada Colau hat am Mittwoch angekündigt, dass das Rathaus einen offiziellen Empfang für die Angehörigen der sogenannten politischen Gefangenen, wie die einen sagen, und der kriminellen Separatisten, wie die anderen sagen, geplant. Die Separatistenführer Jordi Cuixart, Jordi Sánchez, der separatistische Finanzminister Oriol Junqueras, der im Knast sitzt, und der Ex-Consejero Forns, alle wegen Aufruhr, Veruntreuung von Staatsvermögen und Rebellion in U-Haft, sollen laut Colau aus humanitären Gründen auf freien Fuß gesetzt werden. Colaus Partei, Barcelona en Comú, stimmte zusammen mit dem Separatistenblock im Rathaus für eine Entschließung zur Freilassung der Independentistas-Führer. Am Freitag fand auf der Plaza Sant Jaume, am gestrigen Freitag, eine Protestveranstaltung der Òmnium Cultural statt. Òmnium Cultural ist der ideologische Arm dieser Separatistenbewegung. Mehrere hundert Menschen forderten die Freilassung der Separatistenführer. Ja, ganz kurz zu dieser Situation hier in Katalonien. Die Wahlen sind vorbei, aber es gibt immer noch keine Regierung, und die eigentlich hauptsächlich die neue Regierung konstruieren sollten, sind eben diese zwei großen und diese eine kleine Unabhängigkeits-Fan-Parteien. Also die Nachfolger von Convergencia und die Esquerra Republicana, die republikanische Linke, und dann diese kleine angeblich linksradikale Partei CUP, die eben aber auch sehr nationalistisch sind. Die haben es bis heute nicht geschafft, eine Regierung zusammenzuschustern, untereinander total zerstritten, und die kriegen jetzt von allen Seiten Druck, wie du gerade gesagt hast, da einmal von den Arbeitgebern, aber auch wieder aus Madrid. Wir haben ja letzte Woche schon gesagt, immer wenn man das Gefühl hat, dass die nationalistische Bewegung hier wieder am Abflauen ist, dass die es dann immer wieder schaffen, das neu zu beleben, und da sind sie jetzt offenbar wieder dabei. Also jetzt wollen mit sie der linguistischen Immersion. Genau, jetzt sagen sie, also wenn ihr es nicht schafft, eine Regierung zu bilden, dann werden wir mit dem Artikel 155 von der Verfassung weitermachen. Also zusammengefasst ein bisschen grob, wir werden euch von Madrid aus regieren. Und die letzte Drohung ist jetzt eben die, das katalanische Schulmodell, das 20 Jahre lang fantastisch funktioniert hat, zu ändern. Also, dass der Unterricht nicht mehr nur in Katalanisch gegeben wird, sondern auch in Spanisch, ohne natürlich konkret zu werden, nur so als Drohung, weil das ist eigentlich völlig ausgeschlossen, das zu machen. Und noch weniger hat er das ja schon angekündigt für das neue Schuljahr, das im September beginnt. Also was das heißen würde an Lehrer einstellen, neue Lehrer einstellen, Räume, ja, wo es immer noch Schulen gibt, die in Baracken unterrichten, ja. Aber das ist halt jetzt die Linie, die gefahren wird. Und wenn die tatsächlich versollten, das durchzuziehen, also dann gibt es hier einen richtigen Volksaufstand. Dann war alles, was seither passiert ist, ein Kinderspiel dagegen. Die andere rechte Partei, der Albert Rivera, schlägt natürlich in die gleiche Richtung. Ne? Der will allerdings nicht nur für Katalonien, sondern auch für Galicien und auch für Euskadi, fürs Baskenland, abschaffen, dass wer in öffentlichen Dienst will, der musste seither Nachweis bringen, dass er jeweils die galizische oder Euskera oder katalanisch kann. Das will er jetzt abschaffen. Also da sind sie wieder dabei, die Sache wieder hochzukochen. Hier. Der Krieg gegen den Separatismus findet und für den Separatismus findet mittlerweile auf allen Ebenen statt. Bleiben wir hier in der Stadt Barcelona, kommen wir zum Thema Narcopisos und Hausbesetzungen. Am Donnerstag räumte die Guardia Urbana Polizei ein besetztes Haus hier im Stadtteil Raval, genauer gesagt in der Straße Calle San Ramon 1. Von den 269 leerstehenden Wohnungen in diesem Stadtviertel Raval befinden sich 61% im Besitz von Banken und Investmentsfonds. Die Besetzungen dieses ungenutzten Wohnraumes geschehen aus verschiedenen Gründen. Da sind zuerst einmal die Obdach- und Wohnungslosen selbst, die sich den Wohnraum nehmen, den sie brauchen. Dann die Geiervermieter. Das ist eine ganz besondere Spezies von Aasgeiern. Das sind organisierte Banden, die Wohnungen scheinbar besetzen, aber dann vermieten oder versteigern und von den Einnahmen leben, also wirkliche Parasiten. Und die giftigste Sorte von Hausbesetzern, das sind Drogenhändler und Zuhälterbanden, die sogenannte Narcopisos eröffnen oder clandestine Bordelle dort installieren. Das Problem ist, dass in vielen dieser Häuser, wo die Narcopisos sind, legale Mieter leben, alte Leute, und denen wird dann natürlich ihr Alltag zur Hölle gemacht. Und ferner existiert noch die Variante der ausgehandelten Besetzungen, die mit Hilfe der legalen Mieter eines Gebäudes vorgenommen werden, um eben die Narcopisos zu verhindern. Das heißt, die nehmen Kontakt mit normalen und harmlosen Besetzern auf, sagen, ihr könnt diese Wohnung besetzen, um zu verhindern, dass da schlimmere Leute reinkommen. Im Fall der San Ramon 1 also ist das Chaos nun komplett. Die Stadt hatte das Gebäude gekauft, um es sozial Schwachen als billigen Wohnraum zu überlassen. Doch die Warteliste ist lang und die frisch geräumten Besetzer standen nun eben nicht auf dieser Liste. Eine komplizierte Situation. Frau Laia Ortiz, das ist die Stadträtin für Soziales, verteidigte die Räumung am Donnerstag gegenüber den Medien. Das Rathaus sei verpflichtet, den knappen öffentlichen Wohnraum zu erhalten und zu schützen. 11 Wohnungen befinden sich in dem Haus, Sozialwohnungen wohlgemerkt, die bereits zugeteilt waren. Die Räumung fand unter sehr starker Anspannung statt, unter sehr großem Protest, erstmal der Geräumten, aber auch der Nachbarn. Und nun kommt das Tolle, ausgerechnet die Opposition kritisierte das Rathaus für diese Räumung. Leute von der früheren CIU, die sich jahrelang die Taschen gefüllt haben und für die das Wort soziale Wohnungspolitik ein absolutes Fremdwort ist, es sei denn, sie können ja Visca Katalonien dran kleben und es auf übermorgen verschieben, die waren vorneweg bei ihrer scharfen Kritik an der Bürgermeisterin. Steuerparadies-Freaks wie Trias zum Beispiel waren auch mit vorneweg und seine Partei. Niemandsland. Weitere Meldungen. Barcelona. Tausende Rentner, Werner, ich hoffe, du bist auch dabei gewesen. Die gingen am Donnerstag in ganz Spanien auf die Straße und auch hier unten vor der Zivilverwaltung am Pla de Palau, um gegen die Privatisierung, die künftige und die schleichende Prekarisierung des Rentensystems durch die neoliberale Rechte, die PP besonders, zu protestieren. Warst du da? Nee, ich gebe zu, ich war nicht da, aber ich schwöre, dass ich das nächste Mal und in Zukunft hingehen werde. Nicht nur zu den Rentnerdemonstrationen und den von Peroflautas, sogar am 8. März werde ich demonstrieren und streiken. Da tut sich ja auch einiges. Weitere Themen in diesem Zusammenhang, Thema Mietpreise. Wir hatten ja vorhin über die Mietpreissteigung und Steigerung in Deutschland berichtet und hier in der Stadt sieht es noch härter aus. Der durchschnittliche Mietpreis für Wohnraum hier in Barcelona ist im Laufe des Jahres 2017 um 9,48% gestiegen und liegt im Moment bei 877,28 € für eine normale 40 Quadratmeter Wohnung. Dies geht aus einem Bericht der Stadtkämmerei zum Thema Mietwohnungen hervor, der diese Woche veröffentlicht wurde. Thema Wohnraum 2. Die Stadt Barcelona wird im Laufe des Jahres 92 Wohnungen im Fertighausbauverfahren bauen lassen. Jawohl. 5,3 Millionen Euro sollen dafür ausgegeben werden. Ziel der Maßnahme ist es, die Vertreibung der angestammten Einwohner aus ihren Wohnkiezen, besonders Ciudad Bella, Sants und San Martí, zu verhindern. Dieses Programm ist übrigens inspiriert von ähnlichen Aktionen in Amsterdam und in Kopenhagen. Da sind letztes Jahr Delegationen hier vom Rathaus hingereist und haben sich mal angeguckt, wie diese Städte wie Dänemark und wie Holland mit diesem Problem umgeht. Und dann haben sie das hier angefangen in die Tat umzusetzen. Das heißt, das Rathaus hat stadteigene Grundstücke zur Verfügung und lässt Fertighäuser bauen. Der Vorteil ist, die brauchen keine 5 Jahre Bau, sondern höchstens 1 Jahr, können schnell bezogen werden und sind viel, viel billiger. Und kommen wir noch einmal zum Thema Separatismusprozess. Die durch das Unabhängigkeitserklärungschaos hervorgerufene Unsicherheit habe dem Hotelgewerbe in Barcelona Einnahmenverluste von 500.000 Euro täglich verursacht. Zwischen 10 und 12,3% Buchungsrückgänge seien zu verzeichnen gewesen in den Monaten Oktober bis und November des Jahres 2017. Im Dezember habe es dann einen absoluten Einbruch gegeben, nur 47% Hotelbelegung. Dies geht aus einer Studie der Consulting-Firma STR und Magma hervor. Wir sind froh, dass weniger kommen. Dadurch, hatten wir schon oft hier betont, gibt es weniger Chaos in der Stadt, weniger Betrunkene, weniger Lärm, weniger Schmutz, weniger verstopfte Straßen, weniger Gentrifizierung. Was das tun? Wie viel hast du gesagt? 1 Million jeden Tag? 500.000 Verluste. Verluste, was die Verluste nennen, jeden Tag. Ja, ja, aber wenn man solche Verluste machen kann an einem Tag, wenn sie dann Gewinne machen, die verdienen ja mehr als Messi. Unglaublich. Naja, Messi, der verdient 3 Millionen im Monat, Werner. Ja, im Monat. Das müsste jedem normalen Menschen die Schamröte ins Gesicht treiben. Aber die Fans schlucken das. Oh, Messi, unser Kindergott Messi. Das war doof, aber der hat so viele Millionen, den bewundern wir. Aber die verdienen 500.000 jeden Tag. Dann verlieren sie mal jetzt 500.000, aber wenn du jeden Tag 500.000 so, gewinnst, dann hast du sehr viel mehr als Messi. Wir sprechen über das Gewerbe, über das Gesamthotelvolumen hier in der Stadt. Ich glaube, das hast du richtig verstanden. Ja, dein geliebter Messi, der lebt ja ganz gut. Weitere Meldungen im heutigen Niemandsland. Thema SPD. Ich habe den Spiegel hier vor mir liegen. Der Preis der Macht, da sieht man, die Merkel steigt ins Bett mit Leuten von der SPD. Da ist noch ein Plätzchen frei. Und der Spiegel ist da sehr, sehr, sehr kritisch. Wir haben nun übrigens die neue Merkel, die Angela Merkel. Die steht von allen Seiten unter Druck. Und wer kommen wird, ist wahrscheinlich Frau Nahles. Die nennt man schon die neue Merkel. Angela Merkel, so urteilt der Spiegel, hat einen hohen Preis gezahlt, um noch ein wenig Kanzlerin bleiben zu dürfen. Ihre Partei begehrt auf, Rachepläne werden entworfen, ihre Lage ist prekärer denn je. Die SPD bereitet sich derweil auf die Zeit nach ihr vor. Auch so ist Politik in Deutschland, so der Spiegel. Der alte Satz von Günter Grass, wonach der Fortschritt eine Schnecke ist, traf auf die Zeit nach der Bundestagswahl nicht zu. Er war in diesen inzwischen fast 140 regierungslosen Tagen sogar noch langsamer. Die Republik erlebte Wochen des Stillstands, Tage der Trägheit, an denen es so aussah, als würde das wirtschaftlich stärkste Land Europas partout keine Regierung bekommen. Weil nicht klar war, ob sich neben den Grünen noch jemand finden würde, der bereit ist, mit Angela Merkel zu regieren. Und dann verhakte man sich in einer Zeit, in der die Welt über die Zurechnungsfähigkeit von Donald Trump und Kim Jong-un oder den unaufhaltsamen Anstieg Chinas redet, über die sachgrundlose Befristung von Arbeitsverhältnissen in Deutschland. Aber dann geht plötzlich alles rasend schnell. Zunächst verständigen sich CDU, CSU und SPD in besagter Nacht, in der Koalitionsnacht von letzter Woche, doch noch auf einen Koalitionsvertrag. Kurz darauf verkündet die SPD mal eben einen Wechsel ihrer Führungsspitze und macht Andrea Nahles zur zweitmächtigsten Frau der Republik. Und dann zeigt sich, dass selbst in der klinisch todwirkenden CDU noch etwas Restleben steckt und Teile der Partei zum Protest gegen Angela Merkels Politik aufrufen. Die Zugeständnisse, die Merkel den Genossen gemacht hat, sind so groß, dass man sich fragen kann, wer eigentlich als stärkste Kraft aus der Bundestagswahl am 24. September hervorgegangen ist, die Union oder die SPD. Nicht nur, dass die Sozialdemokraten viele ihrer Forderungen im Koalitionsvertrag unterbringen konnten. Sie sicherten sich zudem 3 Schlüsselministerien, neben dem Ministerium für Arbeit und Soziales auch das Außenamt und das Finanzministerium, das viele Jahre eisern von CDU-Mann Wolfgang Schäuble geführt worden war. Es wirkt, als habe Merkel das letzte Tafelsilber ihrer Partei verscherbeln müssen, um sich eine weitere Amtszeit zu sichern. wie im Winter Schlussverkauf. Die Kanzlerin glaubte, diese Zugeständnisse machen zu müssen, um die SPD von einer weiteren großen Koalition zu überzeugen, der vierten in der Geschichte der Bundesrepublik und bereits der dritten unter ihrer Führung. So sieht's aus mittlerweile in der SPD und in der Bundesrepublik Deutschland. Sie wusste, dass sie es sich nicht erlauben konnte, nach den chaotischen Jamaika-Sondierungen einen weiteren Versuch einer Regierungsbildung scheitern zu lassen. Das wäre dann ihr absolutes Ende gewesen. Werner, ein Kommentar? Ja, ich finde es natürlich schon ein bisschen gewagt, Merkel-Nachfolge mit dem Namen Nahles in Verbindung zu bringen. Man muss natürlich schon bedenken, dass die beiden ja zu verschiedenen Parteien gehören. Ne? Und nach den letzten Umfragen ist die SPD jetzt so weit runtergefahren, also dass von daher sicher auch eine mögliche Koalition ausgeschlossen wäre zwischen Grünen und Linken und diesen lächerlichen Resten, die da noch sein werden von der SPD. 16% gibt man ihnen im Moment nach der letzten Infas-Umfrage. Also sehr viel wahrscheinlicher ist es, dass es dann zu einer Koalition kommt zwischen CDU und AfD. Was wir nicht hoffen, dass passieren würde. Gut, ich habe mal hier die Kabinettsliste vor mir liegen. Da haben wir erstmal Kanzlerin Angela Merkel natürlich. Die will und will und will nicht abtreten. Die will noch einmal Kanzlerin werden. Dann haben wir den Martin Schulz hier gestrichen, da habe ich ein Kreuz drüber gemacht und habe geschrieben Gabriel Fragezeichen von der SPD Außenministerium. Olaf Scholz aus Hamburg soll für die Finanzen bereitstehen. Dann Eva Högel von der SPD für Arbeit und Soziales, Heiko Maas SPD Justiz und Verbraucherschutz, Katharina Barley von der SPD Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Die haben das alles zusammengepackt. Ein Ministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Und dann Barbara Hendricks von der SPD für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit. Das auf der einen Seite. Das sind also 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ministerposten. Und auf der rechten Seite haben wir Helge Braun, Kanzleramtsminister. Dann Peter Altmaier von der CDU, Wirtschaft und Energie. Ursula von der Leyen bleibt im Krieg, Verteidigungsministerin von der CDU. Hermann Gröhe, CDU, Bildung und Forschung. Annette Wiedmann-Mautz, CDU für Gesundheit. Dann Julia Klöckner von der CDU für Ernährung und Landwirtschaft. Andreas Scheuer, CSU, Verkehr und digitale Infrastruktur. Und jetzt kommt was ganz Tolles. Horst Seehofer von der CSU hat das Innenministerium, das Bauministerium und, Achtung, eine Neuheit, das Heimatministerium. Und Frau Dorothea Bär von der CSU hat Wirtschaft, Zusammenarbeit und Entwicklung unter sich. Das wäre das hypothetische Kabinett in einer neuen GroKo. Es wurde viel diskutiert, was das Heimatmuseum eigentlich sei und bedeute. Und man hat dann nach Bayern geguckt. In Bayern gibt es ja schon ein Heimatmuseum, ein Heimatministerium, nicht Heimatmuseum, ein Heimatministerium. Und da hat die bayerische CSU tatsächlich, wie es heißt, sehr tolle Ergebnisse erzielt. Und zwar beziehen die sich auf die Landschaftspflege, das heißt die Restaurierung von alten Gehöften, von Gebäuden, der Schutz von Wäldern, der Naturschutz, die Pflege von Wildparks und so weiter und so weiter. Das wird da als Aufgabengebiet des Heimatministeriums bezeichnet. Die andere Dimension, die dahinter steckt, nämlich die ideologische Dimension, die ist natürlich schwer zu definieren und zu verteidigen. Was ist Heimat? Was soll das sein? Wie soll man das definieren? Da gibt es also ein Riesentheater, eine Riesendebatte, die werden wir jetzt hier nicht führen können. Ich habe sie nochmal so kurz in die Überlegungen eingeworfen. Ja, ich glaube, das ist der Hauptgrund dahinter. Da wollen sie jetzt noch der AfD 2 oder 3 Wähler abkrapschen und dann ist wieder angesagt Heimat und Volk und Vaterland und wie jetzt bei den Olympischen Spielen, die Flaggen, die Hymnen, alles das meinen die mit Heimat. The radio is a cinema in your head, so listen to it. Listen to Niemann's Land, 91.4 FM, Contrabanda Barcelona. Live for your style. You are what you hear. Werfen wir einen Blick in die Presse vom heutigen Samstag, dem 17. Februar 2018. Die Junge Welt kommt heute mit einem großen Aufmacher auf ihrer Titelseite. NATO auflösen. Antikriegsbewegung protestiert in München gegen die Sicherheitskonferenz. Bündnis hat Repräsentanten des NATO-Partners Türkei angezeigt. Dann zum Thema Friedenspolitik. Berlin spielt unrühmliche Rolle. Migrantenverbände kritisieren das Schweigen der Bundesregierung zum türkischen Angriffskrieg auf die selbstverwaltete Region Afrin in Nordsyrien. Da ist die Türkei zum Teil mit deutschen Waffen und Panzern einmarschiert und hat da doch schon einiges zerstört, platt gemacht und einige Menschen umgebracht. Dann heißt es hier, das Schweigekartell durchbrechen. Das ist einmalig in der deutschen Medienlandschaft. Die Leserinnen und Leser der Jungen Welt sorgen rund um den 1. Mai 2018 dafür, dass zusätzlich zur normalen Auflage 130.000 weitere Exemplare verteilt werden. Wir wissen, die Junge Welt ist die einzige relativ orthodoxe linke Tageszeitung, die es in Deutschland noch gibt, und zwar in Papier. Ein weiteres Thema. Washington braucht den Krieg in Syrien, heißt es hier, um den Mittleren Osten neu zu ordnen. Türkei, Iran und Russland sind die Gegenspieler. Das heißt, das Machtspiel im Nahen Osten geht weiter. Eine gute Woche lang stellen sich Antifaschisten rechten Aufmärschen entgegen, und zwar in Dresden. Da tituliert die Junge Welt Trauerspiele zu Dresden. Es geht da um das Gedenken der Bombardierungen. Angeführt von einem selbsterklärten, überzeugten Nationalsozialisten wollen an diesem Sonnabend, also heute, erneut Neonazis und andere Rechte durch Dresden marschieren. Sie planen, ihre geschichtsrevisionistische Sicht auf die Bombardierung der Stadt durch die Alliierten zu propagieren. Anlass ist der 73. Jahrestag der Bombardierung. Für die sächsische Landeshauptstadt ist das der dritte Aufmarsch innerhalb gut einer Woche. Antifaschistinnen und Antifaschisten kündigten in den letzten Tagen Proteste gegen den rechten Aufmarsch unter dem Motto »Rechte Hetze nicht unwidersprochen lassen« an. Die Gegendemonstranten versammeln sich nach Junge Welt Informationen ab 12.30 Uhr, also heute, am Albertplatz sowie ab 14 Uhr am Postplatz. Anmelder der rechten Demonstration ist Gerhard Ittner, Holocaustleugner aus Bayern. 2013 war er von der Bundesanwaltschaft verhört worden, weil ihm gute Kontakte zum rechtsterroristischen nationalsozialistischen Untergrund und mögliche Mitwisserschaft von dessen Verbrechen nachgesagt wurden. Ittner ist seit mehr als 20 Jahren in neonazistischen Gruppen unterwegs und bundesweit aktiv. Heute gilt er in der Szene jedoch als dilettantische Randfigur. So saß er wegen Leugnung des Holocaust, Bedrohung von Staatsbediensteten und Volksverhetzung mehrfach im Gefängnis. Der Rest wurde am Boden zerstört. Räder müssen rollen für den Sieg. Werfen wir einen Blick auf den Spiegel. Da haben wir heute am Samstag, dem 18., die Nachricht US-Anklage gegen 13 Russen. Das Theater mit Russland geht also weiter. Moskaus Agenten sind enttarnt, heißt es da. US-Sonderermittler Robert Mueller legt in einer Anklageschrift erstmals präzise offen, wie Russland versuchte, die US-Präsidentschaftswahl zugunsten von Donald Trump zu beeinflussen. Ja, das ist ein ständiges Hin und Her. Man hört das immer wieder. Das haben die Russen also geschafft, weil er ist ja Präsident geworden. Jetzt frage ich mich, warum setzt man ihn nicht schleunigst ab? Wenn man schon die Russen anklagt, ihn ins Amt gesetzt zu haben, kann man ihn ja auch absetzen. Dann haben wir das Thema Dennis Yücel in Berlin gelandet. Dennis Yücel, wie es auf Türkisch heißt, ist wieder in Deutschland. Ein Charterflug mit dem Journalisten an Bord landete in Berlin-Tegel. In einer Videobotschaft wendet er sich an die Öffentlichkeit. Und Dennis Yücel sagt natürlich mit ganz klaren Worten, was er von der Türkei und was er von dieser Geschichte hält. Nach einjähriger Haft in der Türkei ist er also wieder frei. Man sieht hier das Foto, wie er seine Ehefrau nach der Entlassung umarmt. Dennis Yücel sieht aus wie ein Popstar. Der deutsch-türkische Journalist saß mehr als ein Jahr ohne Anklage im Knast in der Türkei. Bundesaußenminister Gabriel hatte sich intensiv um die Freilassung gekümmert, heißt es offiziell. Wir haben jetzt eine Entscheidung des türkischen Gerichts, dass Dennis Yücel auf freien Fuß gesetzt wird und dass er keine Einschränkungen bekommt. Ich gehe davon aus, dass das dazu führt, dass er das Land verlassen wird. Wir sind sehr froh über diese Entscheidung des Gerichts. Ich freue mich natürlich für ihn, ich freue mich für seine Frau und die Familie, die ja ein sehr, sehr schwieriges Jahr der Trennung aushalten mussten. Und ich möchte allen danken, die sich dafür eingesetzt haben, dass Dennis Yücel nun offensichtlich, ich sage es noch vorsichtig, auf freiem Fuß ist. Yücels Familie und Freunde haben lange auf diesen Moment gewartet. Die protestieren hier am Flughafen. Free Dennis. Das Jahr habe ich erlebt als quasi als Ausnahmezustand seit einem Jahr. Ist das Leben quasi stehen geblieben und ich warte jeden Tag darauf, dass mein Bruder freigelassen wird und dass sich das Leben dann auch wieder für uns alle normalisiert. Die Schwester von Dennis Yücel. Hier sieht man der diplomatische Weg. Yücel war lang und schwierig und hier sieht man Gabriel mit dem türkischen Ministerpräsidenten. Der Fall wurde zum größten Streitpunkt zwischen Deutschland und der Türkei, weil Dennis Yücel eben Besucherinnen und Besucher seines Landes deutscher Staatsbürger ist und für eine deutsche Zeitung in der Türkei berichtet hat. In Untersuchungshaft verbringen lässt, der verlässt den Boden europäischer Werte. Freistaat Bayern beansprucht die Urheberrechte an Adolf Hitlers Tagebüchern sowie am gesamten Nachlass des Führers. Oh. Seine Heiligkeit Papst Wojtyla ist an einem geplatzten Wechsel in Rom geplatzt. In dem darauffolgenden Konzert. Ich wär so gern dabei gewesen, doch ich hab viel zu tun. Lass uns später weiterreden. Da draußen brauchen sie mich jetzt. Die Situation wird unterschätzt. Und vielleicht hängt unser Leben davon ab. Ich weiß, es ist dir ernst. Du kannst mich hier grad nicht entbehren. Doch keine Angst, ich bleib nicht allzu lange fern. Muss nur noch kurz die Welt retten. Danach flieg ich zu dir. Noch 148 Mails checken. Wer weiß, was mir dann noch passiert, denn es passiert so viel. Muss nur noch kurz die Welt retten. Und gleich danach bin ich wieder bei dir. Irgendwie bin ich spät dran. Fang schon mal mit dem Essen an. Ich stoß dann später dazu. Du fragst wieso, weshalb, warum. Ich sag, wer sowas fragt, ist dumm. Denn du scheinst so nicht zu wissen, was ich tu. Ne ganz besondere Mission. Lass mich dich mit Details verschonen. Genug gesagt, genug Information. Muss nur noch kurz die Welt retten. Zu dir. Noch 148 Mails checken. Wer weiß, was mir dann noch passiert, denn es passiert so viel. Muss nur noch kurz die Welt retten und gleich danach bin ich wieder bei dir. Die Zeit läuft mir davon, zu warten wäre eine Schande für die ganze Weltbevölkerung. Ich muss jetzt los, sonst gibt's die große Katastrophe. Merkst du nicht, dass wir in Not sind? Ich muss jetzt echt die Welt retten. Danach flieg ich zu dir. Noch 148 Mails checken. Wer weiß, was mir dann noch passiert, denn es passiert so viel. Muss nur noch kurz die Welt retten. Danach 44.713 Mails checken. Wer weiß, was mir dann noch passiert, denn es passiert so viel. Muss nur noch kurz die Welt retten und gleich danach bin ich wieder bei dir. Atención, aquí habla Niemandsland. Una voz libre en un mundo poco libre. 91.4 de la FM, contrabanda. Exigimos el cese inmediato de la guerra de los gobiernos contra sus pueblos. Die letzten 20 Minuten im heutigen Niemandsland sind jetzt am Laufen, sind angebrochen. Wir berichten mal kurz über die Berlinale. Die Berlinale ist ja nun jedes Jahr das große Filmereignis, das eigentlich ein politisch sehr markantes Festival ist. Ich habe hier die Eröffnungsshow vom vergangenen Donnerstag mal kurz eingeblendet. Da hat eine völlig lustige Anke Engelke, die kennt ihr aus den Knallerfrauen, glaube ich, oder Ladykracher, eine Komikerin, hat da etwas zur leidenden Helene Fischer gesagt. Leute, so, jetzt sind wir wieder hier. 2018, es ist eine Menge los. 2018 has just, I mean, it's just started. And what is going on? Last year was tough also, remember? 2017, when we were here, and we tried to avoid the T-word. President, they said, no, sag nicht Trump, sag, mach keine Witze, sag nichts zu ihm. Und das war richtig schwer. Ein alter, weißer Mann, ein mächtiger, ein Despot, jemand, der seine Macht ausnutzt, der ein System der Unterdrückung fördert. Aber das ist ja nur Politik, das ist uns ja egal, oder? Diese Themen sind alle im Raum und die Schlagzeilen gehen nicht an uns vorbei. Und gerade in den letzten Tagen gab es nur ein Thema hier bei uns in Deutschland. Und jetzt ist die Frage, äußere ich mich ja oder nein? Ja, ich äußere mich. Ich sage nur so viel. Ich weiß nicht, wie es Helene Fischer gerade geht. Ich weiß es nicht, kenne sie nicht, nie getroffen. Aber natürlich wünsche ich ihr, dass sie gesund wird. Natürlich wünsche ich ihr Besserung, gute Besserung. Und jetzt werden wir mal ernst. Meine Damen und Herren, ich möchte gleich die offiziellen Gäste begrüßen. Ja, sehr charmant, diese Anke Engelke. Die ist lustig und hat da auf humorvolle Weise den Finger in verschiedene politische Wunden gelegt. Das Programm für die 68. Berlinale ist also im Gange. In diesem Jahr gehen 19 Filme in das Rennen um den Goldenen Bären, darunter 4 aus Deutschland. Das hat es auch lange nicht gegeben. Zum ersten Mal in der Geschichte des Filmfestivals, der Filmfestspiele in Berlin, eröffnete dieses Festival mit Wes Andersons Isle of Dogs, ein Animationsfilm, die Berlinale. Nun ist auch die Liste der Wettbewerbsfilme also komplett. Das Attentatsdrama Utøya, 22. Juli, des norwegischen Regisseurs Erich Poppe, vervollständigt das Programm. Insgesamt gehen 19 internationale Filme in das Rennen um den Goldenen Bären. Zu den deutschen Kandidaten gehören Christian Petzold, bekannt durch seinen Film Barbara, mit dem Flüchtlingsdrama Transit. Vielleicht kommt dem einen oder der anderen dieser Titel bekannt vor. Es gibt einen Roman von Anna Segers, der meines Wissens auch mal in der DDR verfilmt wurde. Transit, da geht es um einen Flüchtling oder beziehungsweise um das Schicksal von Flüchtlingen während der Nazi-Zeit. Petzold hat diese Geschichte in die Gegenwart verlegt. Thomas Stuber kommt mit der Liebesgeschichte In den Gängen, 3 Tage in Quiberon, von Emily Atef und Mein Bruder heißt Robert und ist ein Idiot von Philipp Gröning. Ein paar Worte zur Jury. Den Vorsitz der international besetzten Jury hat der deutsche Regisseur, Drehbuchautor, Filmkomponist und Produzent Tom Tykwer. Ebenfalls mit verantwortlich für die wunderbare Serie Babylon Berlin. Weitere Mitglieder sind die Schauspielerin Cécile de France, die kommt aus Belgien, heißt aber in ihrem Namen aus Frankreich, Cécile aus Frankreich, die aus Belgien kommt. Der Fotograf und ehemalige Direktor der Filmoteca Española, Chema Prado aus Spanien, die Produzentin Adele Romansky aus den USA, der Komponist Ryuichi Sakamoto aus Japan, der auch selber einen eigenen Film mitbringt über seine Musik und sein Leben, und die Filmkritikerin Stephanie Zacharek aus den USA. Damit sind 6 verschiedene Disziplinen rund ums Filmschaffen in der Jury repräsentiert. Ja, was die auch machen werden, da ist ein Beitrag über Film und 1968, also wie 68 dargestellt wurde in Filmen oder auch wie Film, sagen wir, die 68er-Bewegung begleitet hat, ja, also Filmkooperativen und was es da alles gab. Also das wird sicher auch interessant. Ich zähle mal ganz rasch ein paar Sachen auf aus der Wettbewerbsliste. Wie gesagt, vom 15. bis 25. Februar wird dieses Festival dauern. Mehr als 400 Produktionen aus aller Welt sind zu sehen. Die gesamte Liste also: 3 Tage in Quillebonn von Emily Atef, Deutschland, Österreich, Frankreich, Ang Panohan Hnge Halimaf, In Zeiten des Teufels, ein Film aus den Philippinen, ein Film aus den USA, dann Don't Worry, He Won't Get Far on Foot, Gus Van Sant, USA, ein Film aus der Russischen Föderation, der Film Eva von Benoit Jacquot aus Frankreich, Filia Mia, Daughter of Mine, meine Tochter, von Laura Bispuri, Deutschland, Italien, Schweiz, Las Herederas von Marcello Martinezzi, Paraguay, Uruguay, Deutschland, Brasilien, ein Debütfilm, Isle of Dogs, wie gesagt, vorhin vorgestellt, Die Hunde, Kok, Schwein von Mani Haragi aus dem Iran, Mein Bruder heißt Robert aus Deutschland von Philipp Gröning, Museo, Museum, ein Film aus Mexiko, La Prière, The Prayer von Cédric Kahn aus Frankreich, Toppen auf Inge Ninting, The Real Estate von Mans Manson und Alex Petersen, Schweden, Großbritannien, Touch Me Not von Adina Pintilie, Rumänien, Deutschland, Tschechische Republik, Transit, wie gesagt, dann Schwarz von Małgorzata Zumowska aus Polen, Yota, 22. Juli aus Norwegen und außer Konkurrenz Aga, Bulgarien, Deutschland, Eldorado von Markus Imhoff, Dokumentarfilm, 7 Tage, 7 Days in Entebbe von José Padilla, USA, Großbritannien, Black 47, Irland, Luxemburg und Unsane von Steven Söderbergh, USA. Was hätten wir da zu empfehlen, die letzten Minuten im Niemandsland an Filmen hier Film, in der Stadt? Film in Barcelona, ja. Los geht's am nächsten Dienstag. Da gibt's sowohl Film wie auch Direktübertragung. Film im Goethe-Institut am Dienstag um 20 Uhr. Fatih Akin auf der anderen Seite. 6 Lebenswege kreuzen sich zwischen Hamburg und Istanbul. Einwanderung, politisches Asyl, Prostitution, Familie, Tod und Transformation. Mit Hanna Schigula übrigens. Ja. Und die direkte Übertragung zur gleichen Zeit, eine halbe Stunde später, fängt es an, Chelsea-Barca. Ich habe mich schon entschieden, also sage ich jetzt aber nicht, wofür. Und dann geht weiter im Poblesec der Zyklus, den Bammel mit seinem Kumpel da veranstaltet. Am Sonntag, morgen Abend, fängt es schon an mit weiteren Spaghetti-Westerns. Also morgen Blind Man von 1971 von Ferdinando Baldi und am Donnerstag, am 22. Prega il Morto, Amassa il Vivo, bete zum Toten und töte den Lebenden. Klaus Kinski ist mit dabei, 171 ist er auch, genau, ja. Dann geht's genauso weiter am Freitag, 23. Il Mercenario, Salario para Matar, also Sergio Corbucci nochmal und ist der Regisseur, aber jetzt schon Musik von Ennio Morricone und Bruno Nicolai, Franco Nero wieder in der Hauptrolle, Jack Palance und solche Leute. Jetzt der Film Blind Man, der morgen ist, findet statt im Salon Pedreras, Saloon Pedreras, also die Kneipe heißt Espacio Pedreras und ist in Poblesec, Carré de las Pedreras Nummer 30. Die anderen beiden am Donnerstag und am Freitag finden statt in einem anderen Saloon im Nook. Nook. N-O-O-K. Auch in Poplesec natürlich, aber diesmal ist besser nicht an der Metrostation Poplesec auszusteigen, sondern schon in parallel in der Straße Nou de la Rambla 143, also direkt vom U-Bahnhof einfach einen Berg hoch, da ist man dann schon da. Und dann noch eine Ankündigung im Kino, nochmal Fatih Akin, aber jetzt mit seinem neuesten Film vom letzten Jahr, von 2017, mit Diane Krüger in der Hauptrolle. Also sie spielt da die Frau, die bei einem Bombenanschlag ihren Ehemann und ihren Sohn verliert, ihren deutsch-türkischen Ehemann, und dann die Täter werden mangels Beweises freigesprochen und werden, dann macht sie sich auf die Suche nach den Tätern. Und also könnte man klassifizieren als Gerichtsfilm oder ein Rache-Thriller auch. Und die Idee der Film ist inspiriert durch die Aktivitäten vom nationalsozialistischen Untergrund, NSU, die da ja 10 Jahre lang ihre Anschläge gemacht haben und ganz konkret in diesem Nagelbombenattentat in Köln. Aus dem Nichts, und dieser Film läuft ab Freitag in den Kinos hier. Zum Jahreswechsel haben sie ja schon begonnen, die Bilanzen und Neubewertungen von 50 Jahren 68er Revolte. Auch im Programm der Berlinale hat das Jubiläum Spuren hinterlassen, am deutlichsten im Kurzfilmprogramm, das unter dem Titel Rote Fahnen für alle 12 filmische Dokumente vom Aufbruch in Kunst und Gesellschaft bündelt. Unter anderem mit dabei Arbeiten von Ulla Stöckel, Marquard Bohm und Helmut Herbst sowie Walli Export. Infolge der Studentenbewegung gründete sich 1970 das Sozialistische Patientenkollektiv SPK in Heidelberg. Von den Ideen der Antipsychiatrie angetrieben, die einen kausalen Zusammenhang, Achtung, zwischen Kapitalismus und psychischen Erkrankungen sah, engagierte sich das Kollektiv für die Abschaffung der krankmachenden privatwirtschaftlich-patriarchalischen Gesellschaft. Da etliche SPK-Mitglieder kurze Zeit später bei der RAF aktiv wurden, fungierte die Geschichte des SPK wie ein Scharnier zwischen 68 und deutschem Herbst. In dem Dokumentarfilm SPK-Komplex, im Forum gezeigt von Gerhard Kroske, einem der klügsten und besonnensten Filmemacher Deutschlands, wird das eingefangen. Und wie geht es weiter mit dem Widerstand 50 Jahre später? Der Experimentalfilm The Rare Event von Ben Rivers und Ben Russell, gezeigt in der die Berlinale flankierenden Ausstellungsreihe Forum Expanded, versammelt Denker, Denkerinnen und Künstler, Künstlerinnen wie Jean-Luc Nancy, Mantia Diawara und Elisabeth Povinelli in einem Pariser Aufnahmestudio, um sie unter Leitung eines grünen Mannes Ideen zur Resistance formulieren zu lassen, die die Zukunft für neue Möglichkeiten öffnen. Und hiermit verabschieden wir uns. Tschüss Werner, alles Gute, schönes Wochenende. Ja, tschüss, bis nächsten Samstag. Und zu der Frage, wie geht's weiter mit dem Widerstand, da sagen die 68er auch dazu, wie geht's weiter mit dem Widerstand. Unterm Pflaster liegt der Strand. Friede wird erst herrschen, wenn der letzte Bürokrat an den Därmen des letzten Kapitalisten aufgehängt ist. Oh, das sind aber sehr kämpferische Töne. Jo, tschüss, schönes Wochenende. Ich lade Sie zum Weiterhören ein, meine Damen und Herren, im Internet unter www.contrabanda.org können Sie uns rund um die Uhr hören. Wir verabschieden uns im heutigen Niemandsland von Ihnen allen und wünschen Ihnen ein tolles Wochenende. Entspannend, unterhaltsam und interessant. Werden Sie glücklich. Tschüss, adeo, agur. Gespielt. Fünf Schachzüge im Voraus geplant, nichts geahnt. Du bist so charmant, dein Kalkül hätte mich fast um den Verstand gebracht. Man merkt's dir nicht an, du weißt immer, wo du stehst und was geschehen muss. Ist das so, damit du Punkte machst? Merkst du noch was, wenn du so laut lachst? Ich versteh nicht, weil du nicht dieselbe Sprache sprichst, alles Schall und Rauch, Herz und Maus verkauf. Ich versteh dich nicht, du versprichst viel, doch du hältst es nicht, du wirst hier nicht mehr gebraucht, alles Schall und Rauch, Schall und Rauch. Kommt auch immer ganz gut an. Du hebst mich über alle Zweifel und danach ist gleich der Nächste dran. Du wechselst das Programm, so kommst du irgendwann ganz oben an. Doch wo genau bist du? Ich versteh dich nicht, weil du nicht dieselbe Sprache sprichst. Alles Schall und Rauch, Herz und Maus verkauf. Ich versteh dich nicht, du versprichst viel, doch du hältst es nicht. Du wirst hier nicht mehr gebraucht, alles Schall und Rauch, Schall und Rauch. Du kannst nichts dafür und nichts dagegen tun, du hinterlässt keine Spur, es macht das schon. Vielleicht hab ich mich geirrt, bin da gern mitgegangen. Weiß nicht mal, ob das zum Lachen reicht, sei mit dem Aufhören anzufahren. Ich versteh dich nicht, du verlierst mich und du merkst es nicht, nimmst das einfach so in Kauf. Alles Schall und Rauch, Schall und Rauch. Ich versteh dich nicht, du verstellst mich und du merkst es nicht, du wirst hier nicht mehr gebraucht. Alles Schall und Rauch, Schall und Rauch. Wir müssen über den Kapitalismus sprechen. Das Problem fängt mit dem Wort schon an, wir sagen ja gar nicht Kapitalismus. Wir sagen freie Marktwirtschaft, soziale Marktwirtschaft. Wir sagen ja auch nicht Mörder, sondern um die Ecke Bringer. Das klingt einfach hilfsbereiter. Wie Sie etwas nennen, ist doch völlig egal, merken Sie schon. Wichtig ist, was es ist. Wir sollten Kapitalismus sagen. Es ist die Wirtschaftsform, in der wir leben. Es ist die Wirtschaftsform, in der man mit Geld Geld verdienen kann. Zins und Zinseszins. Geld, das er mit Geld verdient, muss man bei uns nur mit 25% versteuern. Geld, das er mit Arbeit verdient, mit bis zu 44%. Geld ist wichtiger als Arbeit, das spürt man auf Anhieb.